des Festens Ritt. Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschieren im Geist in bunten Reihen mit. Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschieren im Geist in bunten Reihen mit. Die Straße frei, den braunen Bataillonen. Die Straße frei, dem Sturmabteilungsmann. Es schall aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen. Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an. Es schall aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen. Wer hat für Freiheit und für Brot bricht an.